Tautoko, Diplom-Podcast Nummer 2 vom 14. September 2005. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Das ist der zweite Podcast zu meiner Diplomarbeit. Und ich habe mir gedacht, da wahrscheinlich die ersten, die meinen Podcast abonnieren, Leute sind, die selbst voll im Thema Podcasting drin sind, die es interessiert, werde ich in dieser Ausgabe ein bisschen mehr über was sagen zu der Technik, die ich benutze. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder mehr zum Diplom direkt. Das Ganze hier mache ich mit meinem Mac Mini. Das ist der Mac Mini mit 1,42 GHz und einem Gigabyte Speicher drin. An den angeschlossen habe ich ein Audio-Interface von M-Audio, das FireWire 410. Und wie der Name schon sagt, ist es über FireWire an den Mac Mini angeschlossen, was den Vorteil hat, dass die Latenzzeit extrem niedrig ist. In das Interface rein geht mein Mikro, das ist im Moment ein Shure SM58, was ich mir unten aus dem Kubik-Café geklaut habe, natürlich mit offizieller Erlaubnis. Und noch angeschlossen an das Audio-Interface ist mein Kopfhörer. Das ist ein Sony DJ-Kopfhörer, irgendwas, keine Ahnung. Das Ganze geht in den Mac Mini rein, über FireWire, wie schon gesagt. Und dort wird der Sound von Audio Hijack Pro aufgenommen. Das ist ein Programm, was ich mir gekauft habe. Es kostet, glaube ich, um die $30. Was sich aber echt lohnt. Was ich damit machen kann, ist einfach irgendeine Audioquelle im oder an dem Mac Mini zu hijacken. Das heißt, alles aufzunehmen, was da reingeht. Und das Coole bei Audio Hijack Pro ist, dass ich das Eingangssignal mit verschiedenen Effekten belegen kann. Und bei mir sind es im Moment 6 Effekte. Oder, nee, eigentlich sogar 7. Wenn ich. Genau, 7 Effekte. Welche das genau sind. Ich mache euch mal einen Screenshot. Moment, jetzt live in der Sendung. So sieht mein Screen aus, wenn ich podcaste. Genau, also ich nehme eine AIF-Datei auf, weil die kompressionsfrei das Audio speichert. Nachdem ich gestern ja mit der falschen Bitrate mein Audio aufgenommen habe und es deswegen im Flash falsch abläuft, habe ich das jetzt umgestellt und nehme mit Audio Hijack Pro jetzt ein 44,1 kHz Audio-File auf 16-Bit. Und das Ganze, genau, ich nehme es auf, speichere es und dann lade ich die Datei in Audacity. Das ist ein Freeware Open Source Audio-Schnittprogramm, sehr coole Sache. Da lade ich es rein, schneide irgendwelche Anfangsgeräusche oder sowas weg und komprimiere dann das Ganze aus Audacity mit dem Lame Encoder in 96 kHz MP3. ID Free Tags mache ich nichts, das macht meine Blog-Software. Dafür benutze ich Loudblog. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon einen Podcast zu meinem Diplom mache, dann muss ich auch die Diplomarbeit von Gerrit benutzen. Gerrit ist ein Blogger und Podcaster aus Mainz, der für sein Diplom eine Software geschrieben hat, eine PHP-Software, mit der man ja einen Podcast-Blog oder einen Audio-Blog machen kann. Sehr cooles Teil, das Ganze, habe ich gestern installiert. Funktioniert schon sehr gut. Und genau, also wenn ich die MP3-Datei aus Audacity erstellt habe, dann lade ich die mit dem Our Media Publisher in meinen Our Media Account hoch. Our Media ist eine Webseite, die mit dem Internetarchiv zusammenarbeitet und wo man Medien mit freier Lizenz kostenlos hochladen kann und speichern kann. Das hat für mich den großen Vorteil, es ist völlig egal, wie viele Leute meinen Podcast runterladen. Für mich entstehen keine Traffic-Kosten, was beim Podcasten schnell ein ziemlich großes Problem werden kann. Wenn du zum Beispiel, Adam Curry hat ungefähr 100.000 Hörer pro Podcast und das kostet seine Firma 350 $1 am Tag. Und das könnte ich halt nie bezahlen. Und deswegen speichere ich meine Sachen bei Our Media. Und da lade ich die hoch. Wenn die hochgeladen sind, dann mache ich im Loudblock-Interface einen Eintrag über, wo ich die Datei verlinke und Informationen dazu schreibe. Links, die wichtig sind für oder die zu dem Podcast passen. Und dann veröffentliche ich das Ganze und dann steht es auf meinem Diplom-Podcast-Blog. Das ist soweit die Technik, die hinter dem Ganzen steckt. Wenn ihr Fragen dazu habt, Erfahrungsberichte oder vielleicht auch Tipps, wie man Sachen noch besser machen kann, dann würde ich mich über euer Feedback freuen. Demnächst wird sich das Setup hier noch ein bisschen ändern. Ich habe schon ein richtig geiles Studio-Mikro bekommen, was der Marc hier noch hat. Und von Martin bekomme ich noch ein Mikrofon-Vorverstärker, sodass ich ein paar der Effekte und Verbesserungen, Soundverbesserungen, die ich jetzt über in Audio Hijack Pro laufen lasse, dann direkt hardwaremäßig machen kann, sodass direkt ein geiler Sound ankommt. Das war's für heute von meinem Diplom-Podcast. Jetzt wisst ihr, wie ich das Ganze hier aufnehme. Morgen hört ihr mehr. Bis dann. Tschüss.